Können die Brüder und Schwestern im Internet gut hören? Wenn ja, dann etwas tippen, Barakallahu fikum, dass wir inshallah mit dem Unterricht anfangen. Entschuldigung für diese halbe Stunde Verspätung. Halbe Stunde ist kein Problem in der arabischen Geschichte. In Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sharuri anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وصلنا بارك الله فيكم إلى باب في اليقين والتوكل، باب في اليقين والتوكل، وذكرنا الآيات المتعلقة بهذا الباب في الدرس السابق، واليوم إن شاء الله نكمل في الحديث رقم 75، حديث ابن عباس رضي الله عليه. بارك الله فيكم. Wir haben das letzte Mal mit dem Kapitel von Al-Yaqin, das wird Gewissheit, Al-Tawakkul, Gottes Vertrauen. Wir haben das angefangen, wir haben die Ayat dafür erwähnt. Und heute machen wir weiter mit Hadith bei euch 74, bei mir 75. Wir haben immer im arabischen und deutschen Text ein Hadith Unterschied. Bei mir ist immer ein Hadith mehr. Später werden es mehr sein, aber erstmal ist es nur ein Hadith. Heute machen wir weiter mit Hadith von Ibn Abbas radhiyallahu anhu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أو بلا حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الحديث متفق عليه، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر هنا قال الحديث متفق عليه، كان الأولى أن يقول وهذا لفظ مسلم، لأن لفظ لا يرقون هذا اللفظ شاذ متنا وشاذ كذلك سندا، أي هذه اللفظة هم الذين لا يرقون شاذة، إنما الصحيح هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية البخاري ولا يكتوون، لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذن بارك الله فيكم. أولا بالنسبة للحديث، الحديث فيه قصة. الحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن ابن حسين رضي الله عليه، وهو أحد صغار التابعين، قال كنت جالسا في مجلس سعيد بن جبير، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدير. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال وما جعلك تفعل ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب لا رقيا إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. فقال سعيد بن جبير قال قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد فرفع عليه سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه إذ رفع عليه سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك يا محمد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب فخاض الناس فيهم فقالوا فلعلهم الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذكروا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال ما عكاشة بن محسن أو ابن محسن أو محسن فقال ادعو الله لي أن أكون معهم أو منهم فقال أنت منهم أو أنت معهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. وهذا لفظ البخاري والله تعالى أعلى وأعلم. أما هذا اللفظ الذي في الحديث الذي ذكرته آنفا هو لفظ الإمام مسلم. هذه الأمور مهمة بارك الله فيكم في العلم الشرعي لأن الكلمة تغير المعنى تماما. كلمة لا يرقون أي لا يعني ما يرقوا الآخرين وهذا خطأ سندا وخطأ متنا أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وعائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وكذلك بارك الله فيكم الصحابة رقوا آخرين فلذلك ما وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لا يسترقون وهذا إن شاء الله سنشرحه بإذن تعالى. القصد في هذا الحديث قلنا هو باب اليقين والتوكل. القصد من هذا الحديث هو هذه الكلمة وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث ذكره العلماء في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أي من حقق لا إله إلا الله تحقيقا قولا وفعلا قلبا وقالبا هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والأمر التوكل هو من التوحيد والتوكل من أعظم الأمور لكن التوكل يحتاج في ديننا بارك الله فيكم إلى اتخاذ الأسباب إلى اتخاذ الأسباب بارك الله فيكم. Das Hadith werde ich nicht von der Übersetzung lesen. Das Hadith werde ich nicht von der Übersetzung lesen, sondern ich werde das selber erklären. Das wird mit meinen Wörtern. Diejenigen, die das lesen möchten, hier in die Übersetzung von Riyad Salihin, die ich nicht empfehle, weil das eine schlechte Übersetzung ist. Deshalb Barakallahu fikum, aber da kann man ein bisschen lesen davon. Auf jeden Fall, Ibn Abbas radhiyallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurden die Völker gezeigt. Das versteht man am letzten Tag. Dann habe ich einen Propheten mit einer Gruppe von Menschen, mit einer wenig Zahl von Menschen gesehen. Und einen Propheten mit einer Person und einen Propheten mit zwei Personen. Und einen Propheten, ich habe einen Propheten gesehen und keiner war mit diesem Propheten. Keiner. Dann habe ich eine große Menge von Menschen gesehen. Da nennt man im Arabischen Sawad. Sawad, das bedeutet wie Fleck. Schwarzer Fleck. Ich habe das gesehen und da habe ich gedacht, die wären meine Nation. Man hat mir gesagt, das ist Musa a.s. und seine Gemeinde oder seine Gemeinschaft oder seine Nation. Dann hat man mir gesagt, guck mal in den Horizont. Dann habe ich den Horizont angeschaut, da habe ich eine größere Menge von Menschen gesehen. Größere, mehr als die erste. Da hat man mir gesagt, das sind deine Nation, das sind dein Volk. Und mit ihnen 70.000 Leute, die ins Paradies kommen, ohne Abrechnung, bila hisab, wala adab. Ohne Abrechnung oder Bestrafung. Ohne. Und dann stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er ging in sein Haus und die Leute haben angefangen zu diskutieren. Wer sind diese Leute, die ins Paradies kommen, ohne Abrechnung, ohne Strafe, ohne Bestrafung? Da haben manche gesagt, vielleicht sind diese Leute, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, seine Gefährten. Andere haben gesagt, nein, vielleicht sind die Leute, die im Islam geboren sind und sie haben überhaupt keinen Schirk begangen. Und sie haben andere Meinungen erwähnt, dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen raus und er sagte ihnen, was sagt ihr? Dann haben sie ihm erzählt, der hat gesagt, die sind die Leute, passt auf jetzt. In der Übersetzung hier oder in dieser Überlieferung steht Humuladina Layakun. Das bedeutet, sie leisten keine Ruqya für die anderen. Und sie verlangen kein Ruqya und sie haben kein, sie glauben nicht an das schlechte Omen und sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Uqash ibn Muhsin, oder Muhsin stand auf und er sagte, oh Prophet, bitte Allah für mich, dass ich von diesen Leuten bin, von diesen 70.000. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, du bist von ihnen. Dann stand eine andere Person, die hat gesagt, mach das für mich auch mit Gebet. Der Prophet sagte, sabaqaka biha Uqasha, Uqasha ist dir zuvor gekommen. Uqasha ist dir zuvor gekommen. Barakallahu fikum hier. Der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam al-Nawawi, der sagte, muttafaqun alayh, das wird, dass diese Überlieferung bei Al-Bukhari Muslim ist. Aber der sollte lieber sagen, diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari Muslim, ja, aber der Text des Hadithes ist bei Muslim. Ist bei Muslim und nicht bei Al-Bukhari und Muslim. Warum? Weil das Wort, sie leisten keine Ruqya für die anderen, das Wort, sie leisten keine Ruqya für die anderen. Dieses Wort, Barakallahu fikum, ist ja Schad, Ausarei. Das ist ein schwaches Wort. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. Ruqya für die anderen gemacht hat und der Prophet Muhammad s.a.w. Wurde auch alaikum salam hat Ruh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Ruqya für anderen gemacht und ihm auch wurde Ruqya gemacht von Jibril alaihi salam, von Aisha alaihi salam. So, barakallahu fikum, das Wort, dass sie keine Ruqya für die anderen leisten, das ist überlieferungsmäßig und auch textmäßig nicht korrekt. Eigentlich die Überlieferung von Al-Bukhari ist anders. Und zwar, barakallahu fikum, Al-Bukhari hat das von Hussein ibn Abd al-Rahman überliefert. Hussein ibn Abd al-Rahman. Und er ist ein von Tabi'in. Er sagte, ich war bei Sa'id ibn Jubair. Und Sa'id ibn Jubair hat gesagt, wer hat den Stern, der löschte, gestern gesehen? Ich sagte ihm, ich habe das gesehen, aber ich war nicht im Gebet. Ich wurde gestochen. Oder gebissen, von einem Skorpion gestochen oder von einer Schlange gebissen. Der hat gesagt, was hast du getan? Der hat gesagt, ich habe Ruqya gemacht. Sie haben gesagt, warum hast du Ruqya gemacht? Der hat gesagt, weil Al-Shi'bi uns erzählt hat von Bureyda ibn al-Hasib, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, la Ruqya, das wird keine vollkommene Ruqya, keine bessere, nützliche Ruqya als bei Skorpionstich oder Schlangenbiss oder Ein, das bedeutet bösen Blick. Und dann sagte Sa'id ibn Jubair, Ibn Abbas hat uns erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. erzählt hat und er hat dieses Hadith gesagt. Aber ohne la yarqun. Das ist ohne, dass sie keine Ruqya leisten für die anderen. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Für uns ist das Hadith natürlich wichtig hier, weil wir über dieses Thema sprechen, über Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Weil hier steht, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ und sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Hadith haben auch die Gelehrten als Beweis genommen dafür, wer At-Tawhid, wer richtiges Tawhid hat und kein Schirk begeht, der wird ins Paradies kommen ohne Abrechnung und ohne Bestrafung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch ins Paradies bringen. Und jetzt kommen wir, barakallahu fikum, zur Erklärung dieses Hadith, weil das Hadith sehr schön ist natürlich. Und da haben wir das ein paar Mal erklärt, barakallahu fikum. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich vergesse, barakallahu fikum. Tfadal. طيب يا اخو بارك الله فيكم هنا الحديث عرضت عليه الأمم. اتبعوا يا أخوة، كلما ازداد فهمك للكلمات الشرعية وللأحاديث والآيات كلما ازددت علما وكلما فهمت الأمور، لأنه أهل العلم عندهم كلام معين، فإذا فهمت هذا الكلام فهمت أيضا مباشرة. يعني مثلا أهل العلم يقولوا دائما في لما يتكلموا عن البدعة يقولوا والدليل على تحريم البدعة حديث عائشة. فشو الدليل على تحريم البدعة حديث عائشة؟ شو حديث عائشة؟ فلما تفهم أنت أنه يقصد بذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خلاص فهمت. أصل الدين حديث جبريل. أي حديث جبريل؟ حديث لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فهكذا يتعلم الإنسان. فلما يقول هنا عرضت عليه الأمم، عرضت، العرض إما أن يكون يوم القيامة، طبعا العرض هو يوم القيامة، إما أن يكون هذا العرض رؤية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشهد أمامه، أو أن يكون مناما، ومنام الأنبياء وحي. طيب قد يقول القائل هنا، طيب نحن ما صرنا يوم القيامة، نحن ما صرنا يوم القيامة، شلون طيب؟ ها؟ هذا من علم الغيب. هذا من علم الغيب. والله يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الغيب. عرضت عليه الأمم، يعني الأمم يوم القيامة كيف ستأتي؟ سيكون المشهد كل أمة تأتي ومعها إمامها، يعني نبيها وقائدها. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي، كما ذكرنا إما قلبا، الرؤية رؤيتان، حتى في اللغة الرؤية رؤيتان، رؤية بصرية ورؤية قلبية. ها؟ أنت لما تقول رأيت أن لا نفعل هذا الأمر، ما معناته رأيت؟ ورأيت القلب معناته رأيت بعينك مو بقلبك. أرى من باب القلب وأرى من باب النظر. فقال رأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط أو الرهط هو بارك الله فيكم عدد من الناس دون العشرة. تصور يا أخي، نبي من أنبياء الله بعثه الله وأيده بالمعجزات ويوحى إليه ما اتبعه إلا تسعة. تسعة نبي. من أصدق الناس؟ الأنبياء. من أفضل الناس؟ الأنبياء. من أخلص الناس؟ الأنبياء. من أعلم الناس؟ الأنبياء. من أحكم الناس؟ الأنبياء. رغم هذا ما اتبعه إلا تسعة، مو أكثر الآن. ومعه الرجل والرجلان، نبي فقط واحد اتبعه، ونبي اثنين، ونبي وليس معه أرسله الله فلم يتبعه أحد من الناس. لا، القصد هنا أنه قد يأتي نبي يدعو الناس وأحد ما يستجيب لدعوته، فهم؟ فهذا يدلنا على مسألة أنه لا تقل للعدد. إذا نبي ما اتبعه أحد، فذلك في ديننا العدد غير مهم. مهم وغير مهم. كيف مهم؟ هل لو المسلمون يزيدون ويطبقوا الشرع حجي، أما كمسألة عندما نتكلم على مسألة الاتباع والذين هم على الحق، ما في تقول لي لأنه هؤلاء كثير فهم على الحق، ما عندنا هكذا في ديننا. قد تكون واحدا وأنت على الحق والأمة كلها لا، يعني أقصد في الأمة ناس معك وليس الأمة الإسلامية. أنا إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى سواد من الناس كثير، فقيل هذا موسى وأمته. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفق فقيل لي هذه أمتك. يا أخوة، أمة الإسلام، وهذه بشرى للمسلمين، أمة الإسلام ستكون شطر أهل الجنة عددا، نصف أهل الجنة المسلمون. طب كيف نجمع من قوله صلى الله عليه وسلم من كل 100 يدخل واحد الجنة؟ قال الصحابة قالوا من كل 100 منكم يدخل فقط واحد الجنة. وش كيف هذا؟ قال له كيف يا رسول الله؟ قال 99 من يأجوج ومأجوج واحد منكم. ويأجوج ومأجوج سيكون كثير جدا، من كل 1000 ومنهم واحد. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000، في رواية أخوة ومع كل 1000، مع كل 1000 70,000، يعني مع كل 1000 70,000، 70,000 70,000، 4 مليار و900 مليون، 4 مليار و900 مليون. طب هؤلاء ليش يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أتى التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم. بس شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يحرصون على الخير ويحرصون على تعلم الخير. من هذا الذي سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أرادوا يعرفوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشوقهم التشويق، حتى فقالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل صحبة رسول الله. يعني فقط أنك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فضل إذا كنت من المؤمنين. من هو الصحابي؟ هو الذي انتبه، هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي مرأة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان، هذا صحابي. حتى لو لقيه دقيقتين. طبعا ولكن الصحابة يختلفون في الأوائل منهم، في قبل الفتح، في أهل بدر، في مسلمة الفتح، في بعد الفتح، ويختلفون في درجات علمهم ودرجات إيمانهم. ليس كل الصحابة بدرجة أبي بكر ولا بدرجة عمر ولا بدرجة عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما بإيمانهم يطالون النجوم، وسلمان منهم، يعني بإيمانه يصل النجوم من كثر قوة الإيمان وصلابة الإيمان رضوان الله عليه. ثم قال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. هذا فضل، نحن ولدنا في الإسلام يا أخو، شوف هذا فضل أنك تكون قد ولدت في الإسلام، يعني من أبوين مسلمين، فما أشرك بالله سبحانه وتعالى. ذكروها الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس، وفيه فضل التوحيد والنهي عن الشرك، لأنه هذا فضل عظيم، لأنه وحد وما أشرك، فقالوا هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم قال هم الذين لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربي يتوكلون. بارك الله فيكم. Wir kommen zum Hadith. Ich habe etwas nur Empfehlung gegeben, weil ich möchte durch diese Unterrichte nicht nur, dass unsere Herzen weich werden, ja, aber ich möchte auch, dass wir nach Wissen suchen, dass wir verstehen. Barakallahu fikum, man sollte die Wörter richtig verstehen und die Definitionen von den Wörtern richtig lernen in unserer Religion. Du sollst verstehen, was dieses Wort bedeutet im Koran, was bedeutet das Wort im Hadith, was benutzen die Gelehrten von bestimmten Begriffen. Ich sage Beispiel, ich habe 2 Beispiele genannt. Wenn du bei einem Gelehrten bist und der spricht zum Beispiel über Bid'ah, der sagt ja, und der Beweis, dass wir kein Bid'ah in der Religion haben dürfen, ist Hadith von Aisha. Der sagt nur so, Hadith von Aisha. Ja, aber was ist Hadith von Aisha dann? Wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht gelernt hast, dann verstehst du nicht, was sie damit meint. Weil das terminologisch ist. Der meint mit Hadith von Aisha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Wer in unserer Sache etwas einführt ohne unser Auftrag, das ist zurückzuweisen. Wer etwas tut, was nicht in unserem Auftrag ist, dann ist das zurückzuweisen. Das bedeutet, du tust, wie der Prophet dir erklärt hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat, und nicht, dass du etwas selber erfindest in der Religion. Manche Gelehrten sagen, ja, der Islam wurde erklärt im Hadith von Jibril. Was ist Hadith von Jibril? Das Hadith von Umar, radiallahu anhu. Wir waren mit dem Propheten sallam, zusammen, dann kam ein Mann zu uns und der fragte dem Propheten sallam, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan. Das, so versteht man Barakallahu fikum in diesem Zusammenhang. Wie dieses Wort zum Beispiel. Uridat alayhi al-umam, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu al-ruhayt. Das wird, die Völker wurden mir gezeigt. und ich sah. Was bedeutet hier, wurde mir gezeigt und ich sah? Wir sind noch nicht am letzten Tag. Wir sind jetzt hier. Und nicht alle Völker waren zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, was bedeutet das? Das bedeutet, Allah hat dem Propheten etwas von Verborgenheit gezeigt. Okay, zeig ihm. Ist das beim Schlaf, das wird Traum, oder ist das wirklich mit Augen? Weil im Arabischen, Ra'aytu, ich sah, das kann Traum sein und das kann auch Wirklichkeit sein. Für uns ist das nicht so wichtig. Warum? Weil wenn der Prophet das sieht oder träumt, beides ist Religion. Vom Propheten, aber nicht von anderen Menschen. Vom Propheten, nicht von den anderen Menschen. Der Prophet hat das gesehen. Allah hat ihm etwas von Verborgenheit gezeigt. Der Prophet sagte, ich habe einen Propheten gesehen, weil das am letzten Tag so sein wird. Die Leute kommen und die haben ihren Führer. Jedes Volk kommt mit seinem Führer. Der hat gesagt, ich habe gesehen einen Prophet und der kommt nur mit bis zu 9 Leuten. Bis zu 9 Personen. Ein Prophet kommt und er hat nur eine Person oder zwei mit. Eine Person kommt und er hat keine Person mit. Keine einzige Person hat diesem Propheten gefolgt. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, erstens, wer sagt immer die Wahrheit? Die Propheten. Wer hat die Weisheit? Die Propheten. Wer hat Ikhlas? Die Propheten. Wer hat Wissen? Die Propheten. Wer hat Wunder? Die Propheten. Trotzdem hat keiner diesem Propheten gefolgt. Das heißt, wenn du Dauer machst, dann verlange nicht und erwarte nicht, dass die Leute dir folgen. Und deshalb sagen wir im Islam, Barakallahu fikum, Qualität ist wichtiger als Quantität. Weil manche Leute denken, wenn die anderen viel sind, dann haben sie recht. Das stimmt nicht. In unserer Religion, du hast recht, wenn du auf dem Weg vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bist. Nicht, weil die anderen mehr sind, dann haben sie automatisch recht. Und Beweis unter anderem ist das. Im Koran steht. Und die meisten Leute wollen die Wahrheit nicht annehmen. Und wenn du den meisten von ihnen folgst, dann wirst du in die Irre geführt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. So soll man aufpassen, barakallahu fikum. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich hab dann eine größere Menge von den Leuten gesehen. Größere Menge von Leuten gesehen. Da hat man mir gesagt, ich habe gedacht, die werden gesagt, nein, das muss ja unser Volk. Dann habe ich eine größere Menge. Man hat mir gesagt, das ist dein Volk. Und mit ihnen 70.000, die ins Paradies kommen. Das ist eine Botschaft, eine frohe Botschaft für die Muslime, weil die Muslime am letzten Tag, die werden die Hälfte von den Leuten des Paradieses sein. Aber es gibt eine Überlieferung bezüglich Ya'juj und Ma'juj. 999 oder 99 von ihnen gehen in die Hölle und ein Muslim ins Paradies. Das heißt, Barakallahu fikum, die meisten, die ins Paradies kommen werden, sind die Muslime am letzten Tag. Aber das heißt nicht jetzt, dass man sagt, Alhamdulillah, die Muslime kommen jetzt ins Paradies, ich brauche gar nichts zu tun. Nein, so denkt man nicht, sondern man versucht, was Gutes. Aber mit diesen Leuten, 70.000, die kommen ins Paradies ohne Strafe, ohne Abrechnung. Und es gibt in einer anderen Überlieferung, mit je 1.000, 70.000. Das wird 70.000 mal 70.000. 4 Milliarden 900 Millionen Menschen kommen ins Paradies von Muslimen ohne Abrechnung und ohne Bestrafung. Der Prophet stand auf und er ging weg. Und die Leute haben angefangen. Wer sind die? Da haben sie gesagt, vielleicht sind seine Gefährten, die Leute, die mit ihm waren. Das bedeutet, dass die Leute den Propheten getroffen haben, ihm gefolgt haben und so gestorben sind als Mu'minin. Das sind die Gefährten von ihm. Das an sich selbst hat Fadl, hat Vorzug und Vorteil. Da haben andere gesagt, vielleicht sind diejenigen, die im Islam geboren sind und die haben keinen Schirk begangen. Deshalb habe ich gesagt, die Gelehrten nehmen dieses Hadith als Beweis. Derjenige, der keinen Schirk begeht und der Tauhid hat, kommt ins Paradies ohne Strafe. Und das ist eine Gabe für die Muslime heutzutage. Wenn der Vater und die Mutter Muslime sind und die Person ist Muslim und die macht keinen Schirk, das ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kam der Prophet zurück. Der wollte das die Leute. Und das ist schön, schöne Methode. Man sagt heute, mach den Leuten diese Art, dass du ihnen sagst, ja, jetzt kommt etwas. Ja, aber wir haben das in unserer Religion. Aber leider, wir wollen von Freud nehmen und wir wollen von anderen nehmen, die die Menschheit kaputt gemacht haben, und wir verlassen, was der beste Mensch gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humu al-ladina, ich habe gesagt, diese Überlieferung, die hier steht, das erste Wort, humu al-ladina la yarkun. Das ist, barakallahu fikum, nicht richtig. Sondern, humu al-ladina la yastarkun, la yatatayyarun, la yaktahun ala rabbihim yatawakkal. Und das werden sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Insgesamt. أولا ما معنى لا يسترقون؟ انتبه يا أخي، الاسترقاء هو طلب الرقية، طلب الرقية. أحيانا بيجي لك واحد مسكين بيقول لك ارقيني، يقول لك ارقيني، فأنت تقول له يا أخي في حديث أنه لا تطلب الرقية، إنما ارقي نفسك بنفسك. ما يفهم مسكين، ليش تضيع على نفسك هذا الأجر؟ قد تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا توكلت على الله وما طلبت الرقية من الآخرين. ارقي نفسك بحالك. ولكن هم الذين لا يسترقون. لماذا لا يسترقون؟ لشدة، انتبه، لشدة توكلهم على الله واعتمادهم على الله. هذا لا يعني يا أخي، هذا لا يعني، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، هذا لا يعني أن الإنسان لا يذهب إلى الطبيب أو لا يسترقي. يجوز لك أن تسترقي، يجوز لك أن تقول لأحد ارقيني، ولكن الأفضل لك أن ترقي نفسك بنفسك. ما معنى الرقية؟ الرقية هي قراءة، القراءة من قرآن أو من حديث أو من كلام ليس فيه شرك، هذه الرقية. يعني مثلا واحد يقول له ارقيني، يقول لك أسأل الله العظيم أن يشفيك وأن يوفقك وأن يبارك فيك وكذا، هل هذا حديث؟ لا، هو حديث دعاء، يجوز رقية، يسمى رقية. أو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، رقية. أو بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك، من شر كل حاسد، الله يشفيك. أعوذ بكلمات الله أعيذك بكلمات الله التامات، وهكذا، ها كل رقية. فهم هؤلاء لا يطلبون الرقية. انتبه بس، إذا كنت مريضة، إذا كنت مريض وأتاك أحد الناس ووضع يده على المرض ورقاك، ما تقول له لا ما أريد؟ لا، يجوز تركه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض، عائشة رضي الله عنها كانت تأتي بيديه وتقرأ له موعظتين وتمسح بيديه على جسده، النبي ما نهاها. ها تنفث بلا تنفث في يديه، هو يتاخذ يدين النبي صلى الله عليه وسلم تضعهم مع بعض وتنفث فيهم وتقرا وتمسح بيديه على الجسد، لانه اطهر وابرك من يديه من ما في صلوات الله وسلامه، فتلتمس البركه به. والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، جسده مبارك، ولذلك يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من جسده، ولكن إذا موجود، إذا موجود. ثم لا يكتوون، أي لا يطلبون العلاج بالكي، لأن العلاج بالنار يا أخوة فيه عذاب، فيه عذاب، فما يفعلون ذلك. ولا يتطيرون. ما هي الطيارة يا أخوة؟ الطيرة هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمشموم أو بكلمة أو بفعل. يعني بعض الناس يقول لك كانت العرب تقول الزواج في من تزوج في شوال لا يوفق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بعائشة في شوال، شلون ما وفق؟ ثم كانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء ويتشاءمون بالوجه الأعور، رجل الأعور تشاءموا أعور تشاءموا، ويتشاءمون اليوم في زماننا يتشاءموا بالرجل الأسود ويتشاءموا بالقطة السوداء وبالبوم وكذا. فهؤلاء ليش يا أخوة؟ لأنه هذا ما فيه شيء، يعني هل شفت رجل أسود ولا شفت رجل بني ولا أحمر؟ شو دخلوا هذا فيه؟ إيه؟ فذلك المؤمن ما يتشائم، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وجماع الأمر أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ما معنى التوكل يا أخوة؟ الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، انتبه، الشرعية والدنيوية. تأخذ الأسباب، والله أنا أريد أسافر، إيه متى القطار؟ الساعة 5، صارت الساعة 5:30، يلا متوكل على الله. إيه ما القطار الساعة 5، يروح يشوف القطار رايح، إيه والله توكلنا على الله والقطار رايح. إيه وكيف توكل؟ تروح الساعة 4، ما تروح الساعة 5:30. فهكذا يكون بارك الله فيكم التوكل، الاعتماد على الله بالقلب، وبارك الله فيكم الأخذ بالأسباب. فقام عكاشة وقال ادعو الله لي أن أكون منهم قال أنت منهم. فقام رجل آخر قال ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك يا عكاشة، قال أهل العلم ربما كان ذلك الرجل منافقا، فالنبي ما أراد أن يدعو له فقال سبقك يا عكاشة. شوفوا الحكمة. قال بعض أهل العلم لا، ما عندنا دليل على أن الرجل كان منافق، ولكن النبي فعل ذلك ليغلق الباب حتى ما يقوم كل واحد يقول ادعو لي ادعو لي ادعو لي، فيقوم واحد من المنافقين والنبي يستحي فيدعو له. فلذلك قال سبقك بها عكاشة وأنهى الموضوع صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أجمل الأحاديث الحق، يستطيع الإنسان لأنه فيه أصول الدين، فيه التوكل، فيه قصة طيبة، فيه هذه، فيه علم. بارك الله فيكم. Diese Leute, die ins Paradies kommen werden, der Prophet Muhammad SAW hat vier Eigenschaften erwähnt. Er hat gesagt, sie verlangen nicht nach Ruqya. Was ist Ruqya? Ruqya ist Lesung von Koran, von Sunna und von Wörtern wie Bittgebete bei Krankheiten, bei bösen Blick, bei wenn man sich schlecht fühlt, da macht man für sich selber Ruqya. Was bedeutet, sie verlangen kein Ruqya? Das wird, sie gehen nicht zu Leuten sagen, mach für mich Ruqya. Heute kommt zu dir jemand, sagt, mach für mich Ruqya. Du sagst ihm, Achi, es gibt ein Hadith, dass du nach Ruqya nicht verlangen brauchst. Vielleicht kommst du unter diesen 70.000, 4 Milliarden Menschen oder 5 Milliarden. Mach für dich selber Ruqya. Der ist sofort beleidigt. Subhanallah. Das heißt nicht, du kannst nicht verlangen. Du kannst verlangen, aber wenn du nach Ruqya verlangt hast, dann fehlst du nicht mehr unter diesen Kategorien. Sie verlangen nicht nach Ruqya. Warum? Weil sie auf Allah vertrauen. Das heißt nicht, dass man zum Arzt nicht gehen darf. Doch, du gehst zum Arzt. Aber hier, das ist speziell Ruqya-mäßig. Manche sagen, das bedeutet damit, dass man la yastarqun, dass wir sie machen kein Ruqya, die machen kein Ruqya, die barakallahu fikum, mit Schirk zu tun hat. Aber eigentlich hier das Herz la yastarqun. Und la yastarqun, das wird sie verlangen, im Ruqya nicht nach Ruqya. La yaktabun, sie lassen sich mit Feuer nicht behandeln. Warum? Weil Feuerbehandlung Strafe ist. Aber darf man auch das benutzen? Ja, im Notfall. Im Notfall darf man. Drittens, la yatatayyarun. Was ist at-tatayyur? At-tatayyur ist das schlechte Omen. Ein schlechtes Omen glauben. Aber damals, die haben gesagt, wer in Shawwal heiratet, ist schlecht und er wird niemals Erfolg haben. Der Prophet wollte diese Regel brechen. Damit er ihnen sagt, das, was ihr sagt, stimmt nicht. Der hat in Shawwal geheiratet. Die Leute heute, wenn sie einen schwarzen Mann sehen oder eine schwarze Katze oder einen Raben und so weiter, dann haben sie sofort gesagt, oh, mein Tag ist schlecht. Und das ist alles von Schirk und Iyadullah. Was das nicht bringt, ich meine, wenn jetzt eine Person vor dir steht, ob weiß oder gelb oder rot oder lila, was wird das ändern bei dir? Das wird gar nichts ändern. Deshalb, warum verbindest du zwei Dinge miteinander, die nicht zu verbinden sind? Und deshalb, ein Muslim hat nicht At-Tasha'um. Der darf das nicht haben. Warum? Weil man auf Allah vertraut. Und man weiß, das kommt alles von Allah. Und sie vertrauen auf Allah. Deswegen verlassen sich auf Allah subhanahu wa ta'ala, aber sie nehmen die Gründe und die Mittel und sie schöpfen die Mittel aus, ob diese Mittel religiös sind oder weltlich sind. Das bedeutet, Vertrauen auf Allah oder Gottes Vertrauen heißt nicht, dass man nur sagt, ja, ich vertraue auf Allah, ich verlasse mich auf Allah oder ich setze mein Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht so. Das muss man im Herzen haben. Aber da muss man auch die Mittel ausschöpfen. Man sagt, ich vertraue auf Allah, da sitzt man nur in einer Moschee und da wartet man auf Geld. Das ist kein Vertrauen auf Allah. Man will essen und trinken, da sitzt man nur so. Das ist kein Vertrauen auf Allah. Du musst was tun. Religiös? Oh Allah, gib mir. Du machst mit Gebet, du machst dein Gebet. Du machst kein Haram. Weltlich? Du gehst, du schreibst Werbungen. Bewerbungen. Du gehst, du suchst hier und du suchst dort. Du bewirbst dich für eine Ausbildung. Du machst es hier und du versuchst es nach islamischen Regeln sozusagen zu machen. So ist das in unserer Religion, Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der auf Allah vertraut, der sollte das Gefühl haben, der ist wie Verstorbener. Wie Verstorbener. Und die anderen, die waschen ihn. Der Verstorbene kann sich bewegen oder kann was. So vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber mit Ausschöpfen der Mittel und der Gründe, barakallahu fikum, in diesem Sinne. Das ist ein sehr schönes Hadith. Ukash ibn Muhsin stand auf und er sagte, oh Prophet, mach für mich Dua. Mach für mich Dua, dass ich von diesen Leuten bin. Der Prophet sagte, du bist von ihnen. Dann stand ein anderer. Der sagte, auch für mich. Der Prophet sagte, Ukash ist dir zuvorkommen. Warum hat er das gesagt so? Die Gelehrten sagen, die Person, die das gefragt hat, die zweite, war Heuchler. Und der Prophet wollte nicht, deshalb hat er eine Antwort gegeben, was war. Andere sagen, es gibt keinen Beweis, wer die Person war, ob das Heuchler war oder nicht. Aber wenn jeder aufsteht und sagt, oh Prophet, mach für mich Dua, mach für mich, es könnte sein, dass manche von Heuchlern auch das machen und der Prophet kann nicht sagen nein vor allen Leuten. Weil der Prophet Muhammad die Heuchler nicht aufgedeckt hat. Der kannte sie und der hat ihren Namen nicht gesagt. So ist das im Islam. Subhanallah. Deshalb sagte der Prophet, Ukasha ist dir zuvor gekommen, damit er das Thema abschließt. Und so hat er mit Weisheit das Thema abgeschlossen. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Schaut mal, wie schön der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam das gemacht hat. Barakallahu. Das ist alles, was zu diesem Thema zu tun hat, dass wir so vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann schöpfst du die Möglichkeiten und die Mittel aus und dann machst du für Allah subhanahu wa ta'ala. Am besten ist für einen Muslim, dass der Muslim auch Istikhara macht, bevor man eine Tat begeht. Das wird, du hast eine Entscheidung getroffen, du schöpfst alle Möglichkeiten, Mittel aus und du machst Istikhara und Bismillah tust du. Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das gut ist, dann wird das gut für dich sein. Wenn schlecht, Allah subhanahu wa ta'ala wird das verhindern. Aber etwas ist sehr wichtig. Wir müssen wissen, alles kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat alles erschaffen. Allah tut uns niemals Schlechtes. Und wir müssen mit seiner Gerechtigkeit zufrieden geben. Und aber, das heißt nicht, Barakallahu fikum, wenn wir zum Beispiel krank sind, dass wir nur zu Hause bleiben. Nein, wir gehen zum Arzt, wir können Ruqya machen und so weiter. Und im Notfall kann man auch Ruqya von den anderen verlangen. Das ist kein Problem. Aber dann ist man nicht unter, sozusagen unter dieser Kategorie, den 70.000 mal 70.000, die ins Paradies kommen, ohne Strafe, ohne Abbrechen. Yani Barakallahu fikum. المسلم يأخذ الأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى بقلبه والمسلم يتخذ كل الأسباب والوسائط التي يعني تعينه على المطلوب ولكن تكون حلال هذه فإذا أراد أن يفعل شيء أو يقول شيء أو يقرر شيء أولا بقلبه يقرر يستخير الله سبحانه وتعالى ويفعل ولنعلم بارك الله فيكم أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء خالق كل شيء سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يفعل شرا أبدا سبحانه وتعالى إنما الشر في مفعوله وليس في فعله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر ليس إليك نحن نعمل شر أما الله سبحانه وتعالى يريد بنا دائما خيرا سبحانه وتعالى فذلك الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب سواء الدنيوية أو الشرعية وإذا احتاج طبعا الإنسان أو اضطر لأنه يطلب رقية أو يعالج بالنار فهذا لا بأس به ولكن ما يكون طبعا تحت هذا المسمى الذي تكلمنا عليه والله تعالى أعلم وأعلم فصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Das nächste Mal, das wird Montag, machen wir weiter, inshallah, mit Hadith Nummer 76 und 77 bi-Ibnihi ta'ala. Subhanakallah, bihamdik, ashadu ala ilm, tassafiru, katubulik. Morgen, barakallahu fikum, haben wir Subul al-Salam Unterricht und wir fangen morgen mit al-Janais. Das wird die Bestattungen und Bestattungsregeln in unserer Religion, aber eher in Richtung Gebet. Wallahu ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Dann inshallah sein Tabir fi babi al-Barakallahu fi. Antkum su'al an al-Mudu'a tafiddalu ma fi la'ak al-Bird. Al-Ataba huna? قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة في البيت والمرأة والمركوب ها والدابة يعني القصد هنا إذا كان الشؤم في شيء فهو فيهم ولكن ما عندنا شؤم فهم؟ لو كان في شؤم لكان في الأشياء أيوة لكان هذا فإنه موجود في الأشياء دي لأنه لما في حد يقول قصة سيدنا إبراهيم الرجاء ابنه بنته مع بدل العتبة بدل العتبة تدارك هذا عطاء مثل ما تقول إشارة إنه زوجتك هي عتبة الدار فبدلها الزوج يبدلها إيه الزوجة نفسها مو عتبة الدار لا قصد هيك صب بنته والبلة يعني قصد وصال وصيم على الإنسان اللي حامل الرسالة وهو المقصود بدل العتبة المرأة تعبوا تعبوا سمع ماشي قعدوا طيب شيء له حرام هنا في المبنى لا من جهه على مكان واحد يا شيخ الحرام رقيه للاولاد اي شيء اسمعوا بس ما انتهينا من الدرس استنى اسمع اصبر شوي عشان ناخذ الاجر بارك الله فيكم الله اعلم بش بيتكم اسمع لما قال له غير عتبة ثالثة أي غير زوجتك ولما قال ثبت عتبة دارك يعني قصد بالعتبة قصد بالعتبة المرأة لأنه المرأة عتبة البيت شو معنى عتبة البيت أي أساس البيت يعني وجه البيت كان يعني يبعث له الرسالة حامل الرسالة هو المقصود نفسه أيوة يعني الجوزة كان بتحكي له أبوك إذا كان هون وقال له هيك قال أتاك الشيخ الكبير أتاك شيخ كبير وقال لك بدل عتبة دارك وقال لك ثبت عتبة دارك لأن الأولى قالت له نحن في غم وفي ضنك وفي كذا قالوا بدلها يعني مو شاكرة يعني المرأة يجب أن تكون شاكرة هذا ما له علاقة بالبغودة زاكت وصلت مدى مدى مدى مدى schlecht omen oder mit schlecht denken bezüglich Frau und Transportmittel und Haus. Der Prophet sagte, Ashurm ist in diesen drei. Ashurm ist in diesen drei. Aber der Prophet meinte, wenn es Tayara in der Religion oder Schurm geben würde, dann würde das in diesen drei geben. Aber es gibt bei uns nicht, dass wir an schlechtes Omen denken. Und mit Ismail alayhi salam die Geschichte, als der Prophet Ismail ihm Ibrahim alayhi salam, der Frau von Ismail gesagt hat, ändere Atab al-Dara, ändere sozusagen Atab al-Shunnah, und die Basis von deinem Haus oder die Platte. Das heißt, das hat Fundament zu tun. Aber was, wie heißt das? Nein. Das hat eine Schwelle, richtig, Schwelle. Ändere die Schwelle deines Hauses. Weil vor dem Haus gab es so eine Schwelle. Ja, der hat ihm gesagt, ändere die Schwelle. Weil Ibrahim a.s. kam, Ismail war nicht da. Der sagte ihm, wie ist das? Der sagte ihr, Entschuldigung. Wie lebt ihr da? Sie ihm sagt, wir leben in Armut und schlecht und der geht immer weg und so weiter. Die war undankbar. Ibrahim a.s. sagte, wenn dein Mann zurückgeht, zurückkommt, dann sag ihm, die Schwelle deines Hauses sollst du ändern. Der kam, der hat ihr gesagt, weißt du, wer diese Person war? Der hat gesagt, das war mein Vater. Und er hat mir befohlen, dass ich mich von dir scheiden lasse. Du bist geschieden, geh nach Hause. Ja. Weil sie undankbar ist. Die andere, die zweite, dann die neue Frau, Ibrahim a.s. kam zu ihr, der hat ihr gesagt, wie lebt ihr da? Sie sagt, Alhamdulillah, wir haben Fleisch und wir essen und wir leben sehr gut mit Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Sie war dankbar. Der hat ihr gesagt, wenn Ismail zurückkommt, dann sag ihm, befestige die Schwelle deines Hauses. Ja, subhanallah. يعني جاء الأولى فرحت لما غير عقد بال يقول لك نمور حتحصل لا ولكن لاحظوا سبحان الله لاحظوا مسألة شوفوا ما أجمل اللغة العربية يعني هل أقول لأحد Mach die Treppe deines Hauses, ändere die Treppe deines Hauses. Ist er verrückt geworden, bin ich Architekt? Bin ich Architekt, dass er mir so sagt? رقية الأطفال. الأطفال ولا الأهل؟ المرأة إذا تزوج لا إذا تزوج الإنسان المرأة يضع يده في قبل ما يدخل يضع يده على جبينها على رأسها هذاك ما يضع يده على رأسها يضع يده على رأسها هاكد رأسه ولا الله اكبر انت خليت راسك مقلد جبينها فوضح بالشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء ويقول اللهم إني أسألك خيرها انتبه وخير ما جبلت عليه جبلت أي خلقت وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها بس يكفي فهذه هي بالنسبة للمرأة كأنها رقية والرقية تكون بالمعوذات وبالليل أما بالنسبة للأطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة فهذه رقية الأطفال. يا أخي انتبهوا انتبهوا لحظة لحظة انتبهوا مسألة. الكثير منا لما يرى ابنه أو بنته تفعل شيء ينسى مثل هذه الأمور. أقول أوه شوف ابني شاف شاف شاف شاف. لا تفعل هذا، قد تصيب أنت ابنك بالعين. فإما تقول اللهم بارك ما شاء الله أو كذا، أو ترقيه بهذه الكلمة. بارك الله فيكم. بتسجلش فراو وبتسجلش كيندا، بتسجلش فراو وبتسجلش كيندا. Wie macht man das bei der Frau, wenn man eine Frau heiraten will und bei der ersten Nacht sozusagen, man betet mit der Frau zwei Raka'a, pass auf, man betet zwei Raka'a und danach tut man die Hand auf ihren Stirn. Der Mann tut die Hand, seine Hand auf ihren Stirn und der sagt ein Bittgebet. O Allah, ich bitte dich um das Gute bei dieser Frau und ich suche Zuflucht vor dem Schlechten, was sie hat. Und bei den Kindern, wenn du ein Kind, wenn du dein Kind sozusagen schützen willst, dann sagst du das Bittgebet, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat bei Al-Hassan al-Hussein, der gesagt, U'idhukuma bi kalimati Allah al-Tamma. Das bedeutet, ich suche für euch Zuflucht bei Allah mit den vollständigen Worten von Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli aynin lama, das bedeutet von jeder nicht böse Blick Auge, sondern vor jeder Auge, die sozusagen kritisch ist. من كل شيء شيدلك يا جناب شيدلك ومن كل شيطان وهامة. شيطان is the teufel, هامة is the, die Leute damals haben gedacht, es gibt so ein wie Tier oder sowas und der kommt und der macht Schlechtes. Das wird vom Schlechten. Das bedeutet, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat Allah um Hilfe gebeten, um Schutz gebeten für die Kinder. Und so sollte man auch das sagen. Natürlich, Al-Mu'awidat. Und wie wir schon gesagt haben, ich habe das auch in Khutbatul Jumu'ah gesagt, dreimal früh, dreimal Qul A'udhu Rabbil Falaq, dreimal Qul A'udhu Rabbil Nas und dreimal Abend, drei. So macht man. Damit man sich, seine Kinder und so weiter schützt. Und dazu, Barakallahu Fikum, noch, pass auf. Manchmal siehst du von deinem Kind etwas Schönes, Gutes. Dann vergisst du Allah sozusagen, dann vergisst du Allah zu bitten um das Gute für deine Kinder. Deshalb, wenn du von deinem Kind was Gutes siehst, dann sagst du MashaAllah, Allahumma barik. Oder du sagst U'izuka bi kalimati Allah al-tamma min kulli shaytan wa kulli 'aynin lamma. Und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Segen für dein Kind. Das ist wichtig, das sind wichtige Sachen. Manche sagen, ach, das ist kein Problem. Doch, das kann ein Problem sein. Wallahu Allah. Wir haben einen Mann. Wir haben einen Mann in unserer Straße gehabt. Ja, Allah kann عندنا رجل عندنا في الشارع. Ja, نحن هذا الشارع والشارع لحظة. الشارع اللي بعدنا تماما. Ja, بينهم الشارع تقول 100 متر يمكن. الشارع اللي بعدنا تماما. Parallel. كان ساكن بالزاوية. هذا كان معروف. يا أخوة هذا كان ينظر إلى البقرة يقول شو هالبقرة يا أخوة تقع البقرة بعض تقع معروف يقول هذا إياكم هذا لا يشوف عندكم خير عائن كان يسمى عائن بيصيب يعني وهذا موجودة ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحد حتى يصيبه بالعين كان معروف لا دينا والله دزول دي زلاد جوجل هذا يا أخوة شوفوا فهذا ابنه درس وصار انجينير صار مهندس فمرة طلع ابنه على السطح سطح المنزل يصلح شغله فقال انظروا إلى ابن المهندس انظروا وقال لك الابن فوت وطلع فوق السطح وقع لسه ما كمل كلامه الشيخ عدنان حكى لي كنا مرة في درس مع الشيخ كنا في السعودية هنا في منطقة اسمها المجمع الشيخ فرجانا حاجة بعد الشيخ يا أخبار الشيخ تغير قام جاء له واحد قال له يا شيخ أنا رأيتك وقفت أنت وعملت حركة فدخل في قلبي قلت هذا كأنه شاب عمره 20 فأنا تصور ضربتك بعيد وفعلا يا أخي صعب بعيد الشيخ بعد فترة ما عاد يستطيع يمشي فجابوا له الوضوء تعرفوا شلون يجيبوا له وضوء يتوضا هذاك ويضع ثوبه بالماء يعني يفعل هكذا ويضع من الماء كله في الماء وبعدين ياخذه ويرموه على الاخر يعني فضل الوضوء تبع الاول يرموه على الاخر وهكذا الله سبحانه وتعالى يشفيه بس هون بدك تقول له واحد ممكن صفني بالعين حتى كلك بكس بعينك وانا ضبطك بالعين هي ممكن يا اخي اهم الحديث انت انه اللي يتزوج وحده جديده ما ذكرت بالعربي انه الصلاه قبل الدعاء ولا الدعاء قبل الصلاه؟ لا الصلاه اول بالعربي لانه وعكم يا معكم ولادي بارك الله فيكم اس كاب باي اونس جيمندن اوف دي شخاصه ان نيبن شخاصه ديزا مان دي فابا كان داس اير دي لوتا مت بيزن بليك ترفت ديزا مان زا Es war bekannt, diese Person. Dieser Mann hat einmal eine Kuh auf der Straße gesehen, der hat gesagt, aber ach, fettige Kuh ist das. Die Kuh ist sofort gefallen auf den Boden, die konnte sich nicht mehr bewegen. Und sein Sohn ist Ingenieur geworden und er war einmal aufs Dach, der wollte gucken, was auf dem Dach ist. Er hat gesagt, schaut mal, mein Sohn, der Ingenieur, der Sohn ist vom Dach gefallen. Deshalb ist er aufpassen, Barakallahu Fikum. Da sollte man aufpassen in diesen Sachen. Die Kuffar damals, die haben einen Mann geholt, damit er den Propheten mit bösem Blick trifft. Wir waren einmal mit Sheikh Adnan in Saudi-Arabien, waren wir in Unterricht in einer Stadt so neben Burey. Das war in Saudi-Arabien auf jeden Fall. Wir waren dort und der Sheikh hat uns so eine Bewegung gezeigt, wie man im Gebet macht und sowas. Und einmal war dort, der hat den Sheikh sofort mit bösem Blick. Der kam dann zu Sheikh, der hat ihm gesagt, ich bin bekannt für diese Sache und ich habe dich. Was macht man bei bösem Blick? Derjenige, der den anderen mit bösem Blick getroffen hat, der macht Wudu und man nimmt das Wasser von ihm und da schüttelt man das Wasser auf die andere Person und dann wird man inshallah gesund. Ja, weil das ist sozusagen, das hat Wirkung. Dein Auge hat Wirkung, die Wörter haben Wirkung. Ich meine, wenn jemand dir jetzt sagt, du bist schlecht, du bist nicht gut, du bist, trifft das dein Herz? Ja, aber das ist ein Wort. Wieso hat das dein Herz getroffen? Verstehst du? Deshalb Taten, Gefühle, Taten, Bewegungen und sowas, die treffen auch das Herz. Und das ist unter anderem diesen bösen Blick. Das hängt davon ab, ich meine, es gibt keine Strafe dafür, aber es kann sein, dass du selber deine eigene Sache sozusagen triffst. Dein Kind oder deine Frau oder so. Deshalb sollst du immer Allahumma barik, masha'Allah und so was sagen. Nein. فهذا الوضوء يعني يأثر على لأنه هنا الوضوء ما يقصد به الوضوء لأنه هو لم يتوضأ الوضوء الشرعي ما حيتمضى لا هو بس بيغسل إيده ووجهه وشوي ما بيتوضأ كل الوضوء له يعني لا لا لا der macht nicht das richtige Wudu wie Wudu für Gebet. Es gibt extra, wie man sich wäscht, wie man sich wäscht und wie man auch bei den anderen das verwendet. Das alles hat der Prophet uns beigebracht. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber das ist nicht unser Thema. Hier, wenn du diese Tür aufmachst, Rukia. Ja. خير إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wer Fragen noch hat, tippt eine 7 zum Thema oder außerhalb. Wer Fragen hat zum Thema oder anderen Thema, der tippt eine 7. Okay, es gibt nicht viele Fragen. Ja. 3, 4, 5. لازم تسأل المجربين هل عملوا هذا الشيء. لا لازم تسأل موجن. لازم تسأل موجن إن شاء الله. diese Fragen lass mal von morgen بارك الله فيكم. und morgen machen wir weiter إن شاء الله ab 18 Uhr. morgen machen wir weiter ab 18 Uhr بإذن تعالى. schaut mal in ungefähr halbe Stunde. In halbe Stunde, wenn ich wiederkomme, dann komme ich. Wenn ich nicht wiederkomme, dann morgen inshallah. Tut mir leid, aber ich habe anders. Okay, salam alaikum wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم